Ich habe es vorgezogen, fing Hans Castorp nach einer Pause wieder an, Ihnen die Wahrheit zu sagen. Auf die Gefahr hin, dadurch Ihres Wohlwollens verlustig zu gehen, was ganz offen gestanden ein empfindlicher Verlust für mich wäre. Ich kann wohl sagen, ein Schlag, ein wirklicher Schlag, den man wohl in Vergleich stellen könnte mit dem Schlag, den es für mich bedeutete, als Frau Schuscher nicht allein, sondern als Ihre Reisebegleiterin hier wieder eintraf. Keine Antwort. Noch eins, mein Herr Peperkorn, fuhr Hans Castorp fort, noch eins ließ mich wünschen, Ihnen reinen Wein einschenken zu dürfen, nämlich die persönliche Erfahrung, wie irritierend die Unsicherheit, das Angewiesensein auf halbe Vermutungen in dieser Richtung wirken kann. Sie wissen nun, wer es war mit dem Clavier, bevor das gegenwärtige positive Rechtsverhältnis sich herstellte, das nicht zu respektieren natürlich ausgemachter Wahnsinn wäre, einen 29. Februar erlebt, verbracht, begangen, also begangen hat. Ich habe für meinen Teil diese Klarheit nie gewinnen können, obgleich ich mir klar darüber war, dass jeder, der in die Lage kommt, darüber nachzudenken, mit solchen Vorgängen, ich meine eigentlich Vorgängern, rechnen muss. Und obgleich ich ferner wusste, dass Hofrat Behrens, der, wie Sie vielleicht wissen, in Öl dilettiert, im Laufe vieler Sitzungen ein hervorragendes Porträt von ihr angefertigt hatte, von einer Anschaulichkeit in der Wiedergabe der Haut, die unter uns gesagt zu starkem Stutzen Anlass gibt. Das hat mir viel Qual und Kopfzerbrechen verursacht und tut es noch heute. Sie lieben sie noch? Fragte Peperkorn, ohne seine Stellung zu verändern, das heißt mit abgewandtem Gesicht. Das große Zimmer sank mehr und mehr in Dämmerung. »Und teilt sie«, fragte Peperkorn mit stiller Stimme, »diese Empfindungen auch heute noch?« »Ich sage nicht«, versetzte Hans Castorp, »ich sage nicht, dass sie sie jemals geteilt hat. Das ist wenig glaubwürdig. Wenn es da zu einem 29. Februar kommen konnte, so ist das einzig und allein der weiblichen Bestechlichkeit durch die primäre Wahl des Mannes zuzuschreiben. Wozu ich bemerken möchte, dass ich mir renommistisch und geschmacklos vorkomme, indem ich mich einen Mann nenne. Aber Clavia ist jedenfalls eine Frau.« »Sie folgte dem Gefühl«, murmelte Peperkorn mit zerrissenen Lippen. »Wie sie es in ihrem Falle weit gehorsamer tat«, und wie sie es aller Wahrscheinlichkeit nach schon manches liebe Mal getan hat, darüber muss jeder sich klar sein, der in die Lage kommt. »Halt«, sprach Peperkorn immer noch abgewandt, aber mit einer Gebärde der flachen Hand gegen seinen Unterredner. »Sollte es nicht gemein sein, dass wir so über sie sprechen?« »Doch nicht, Minna Peperkorn, nein, da glaube ich, Sie völlig beruhigen zu können. Es ist ja von menschlichen Dingen die Rede. Das Wort menschlich im Sinne der Freiheit und der Genialität genommen, denn sie ist ja eine geniale Existenz. Und der Mann hinter dem Kaukasus, Sie wissen doch wohl, dass sie einen Mann hinter dem Kaukasus hat, bewilligt ihre Freiheit und Genialität, sei es aus Stumpfheit, sei es aus Intelligenz. Ich kenne den Burschen nicht. Jedenfalls tut er wohl daran, sie ihr zu bewilligen, denn es ist die Krankheit, die sie ihr verleiht, das geniale Prinzip der Krankheit, dem sie untersteht. Und jeder, der in die Lage kommt, wird gut tun, seinem Beispiel zu folgen und sich nicht zu beklagen, weder rückwärts noch vorwärts. »Sie beklagen sich nicht«, fragte Peperkorn und wandte ihm das Antlitz zu. »Soweit ich in Frage komme, habe ich wirklich einigen Grund, mich zu beklagen. Nicht über Clavia und nicht über Sie, mein Herr Peperkorn. Aber mich allgemein zu beklagen, meines Lebens und Schicksals wegen. Ich bin seit langer Zeit hier oben, mein Herr Peperkorn, seit Jahren und Tagen, genau weiß ich es nicht, wie lange. Aber es sind Lebensjahre. Darum sprach ich von Leben. Und auch auf das Schicksal werde ich im rechten Augenblick noch zurückkommen. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange. Ich habe alles vergessen und mit allem gebrochen, mit meinen Verwandten und meinem flachländischen Beruf und allen meinen Aussichten. Und als Clavia abreiste, habe ich auf sie gewartet. Immer. Hier oben gewartet. So dass ich nun dem Flachland völlig abhanden gekommen und in seinen Augen so gut wie tot bin. Das hatte ich im Sinn, als ich von Schicksal sprach und mir anzudeuten erlaubte, dass es mir allenfalls zustände, mich über die gegenwärtige Rechtslage zu beklagen. Ich habe einmal eine Geschichte gelesen. Nein, ich habe sie im Theater gesehen, wie ein gutmütiger Junge, er war übrigens Militär wie mein Vetter, es mit einer reizenden Zigeunerin zu tun bekommt. Sie war reizend, mit einer Blume hinter dem Ohr, ein wildes, fatales Frauenzimmer, und sie tat es ihm dermaßen an, dass er vollständig entgleiste, ihr alles opferte, fahnenflüchtig wurde, mit ihr zu den Schmugglern ging und sich in jeder Richtung entehrte. Als er so weit war, hatte sie genug von ihm und kam mit einem Matador daher, einer zwingenden Persönlichkeit, mit prachtvollem Bariton. Und es endete damit, dass der kleine Soldat, kreideweiß im Gesicht und in offenem Hemd, sie vor dem Zirkus mit seinem Messer erstach, worauf sie es übrigens geradezu angelegt hatte. Es ist eine ziemlich beziehungslose Geschichte, auf die ich komme, aber schließlich, warum fällt sie mir ein? Mein Herr Pieperkorn hatte bei Nennung des Messers seine Sitzlage im Bette etwas verändert, war kurz beiseite gerückt, indem er rasch das Gesicht seinem Gaste zugewandt und ihm forschend ins Auge geblickt hatte. Jetzt richtete er sich besser auf, stützte sich auf den Ellbogen und sprach: »Junger Mann, ich habe gehört, und ich bin nun im Bilde. Erlauben Sie mir aufgrund Ihrer Mitteilung eine loyale Erklärung. Wäre mein Haar nicht bleich und wäre ich nicht mit malignem Fieber geschlagen, so sehen Sie mich bereit, Ihnen von Mann zu Mann, die Waffe in der Hand, Genugtuung zu geben für die Unbill, die ich Ihnen unwissentlich angetan, und zugleich für diejenige, die meine Reisebegleiterin Ihnen zugefügt und für die ich ebenfalls aufzukommen habe. Perfekt, mein Herr, Sie sehen mich bereit. Wie aber die Dinge liegen, so erlauben Sie mir einen anderen Vorschlag dafür einzusetzen. Es ist der folgende. Ich erinnere mich eines gehobenen Augenblicks, gleich zu Anfang unserer Bekanntschaft. Ich erinnere mich daran, obgleich ich damals dem Weine stark zugesprochen hatte. Eines Augenblicks also, da ich angenehm berührt von Ihrem Naturell im Begriffe stand, Ihnen das brüderliche Du anzubieten, mich aber dann der Einsicht nicht entzog, dass es ein etwas übereilter Schritt gewesen wäre. Gut, ich beziehe mich heute auf diesen Augenblick, ich komme auf ihn zurück, ich erkläre den damals beschlossenen Aufschub für abgelaufen, junger Mann. Wir sind Brüder, ich erkläre uns dafür. Sie sprachen von einem Du vollen Sinnes, auch das Unsrige wird vollen Sinn haben. Den Sinn der Brüderlichkeit. Im Gefühl, nehmen Sie Ihr Weinglas, junger Mann, während ich wieder zu meinem Wasserglas greife, durch das diesem Sauserchen weiter kein Unrecht geschieht.« Und mit leicht zitternder Kapitänshand füllte er die Gläser, wobei Hans Castorp ihm in ehrerbietiger Bestürzung behilflich war. »Nehmen Sie«, wiederholte Pieperkorn, »kreuzen Sie den Arm mit mir und trinken Sie auf diese Weise, trinken Sie aus.« »Perfekt, junger Mann. Erledigt. Hier meine Hand. Bist du zufrieden?« »Das ist natürlich gar kein Ausdruck, mein Herr Pieperkorn«, sagte Hans Castorp, dem es etwas schwer gefallen war, das volle Glas in einem Zuge auszutrinken, und trocknete seine Knie mit dem Taschentuch, da Wein darauf hinabgeflossen war. »Ich bin hoch beglückt, will ich lieber sagen, und kann es noch gar nicht fassen, wie mir das so auf einmal zuteil geworden. Es ist mir offen gestanden, wie im Traum. Das ist eine gewaltige Ehre für mich. Ich weiß nicht, wie ich sie verdient haben soll, höchstens auf passive Weise, auf andere gewiss nicht. Und man darf sich nicht wundern, wenn es mich anfangs abenteuerlich anmutet, die neue Anrede über die Lippen zu bringen, wenn ich darüber stolpere. zumal in Klavdias Gegenwart, die vielleicht nach Frauenart nicht ganz einverstanden sein wird mit diesem Arrangement. »Lass das meine Sache sein«, erwiderte Peeperkorn, »und das andere Sache der Übung und Gewohnheit. Und nun geh, junger Mann, verlasse mich, mein Sohn, es ist dunkel, der Abend ist völlig hereingebrochen. Unsere Geliebte kann jeden Augenblick zurückkehren, und eine Begegnung zwischen euch wäre eben jetzt vielleicht nicht das Schicklichste.« »Lebe wohl, mein Herr Peeperkorn«, sagte Hans Castorp und stand auf. »Sie sehen, ich überwinde meine berechtigte Scheu und übe mich schon in der tollkühnen Anrede. Richtig, es ist ja finster geworden. Ich könnte mir vorstellen, dass plötzlich Herr Settembrini hereinkäme und das Licht andrehte, damit Vernunft und Gesellschaftlichkeit Platz griffen. Er hat nun einmal die Schwäche. Auf morgen, ich gehe dermaßen vergnügt und stolz von hier fort, wie ich es mir nicht im Entferntesten hätte träumen lassen. Recht gute Besserung. Es kommen nun mindestens 3 fieberfreie Tage für dich, an denen sie allen Anforderungen gewachsen sein werden. Das freut mich, als ob ich du wäre. Gute Nacht.« Ein Wasserfall ist immer ein anziehendes Ausflugsziel, und kaum wissen wir es zu rechtfertigen, dass Hans Castorp, der für fallendes Wasser sogar eine besondere Herzensneigung hegte, die malerische Kaskade im Walde des Flüelatals noch niemals besucht hatte. Immerhin war seine Zustimmung lebhaft, als in seiner engeren Umgebung, diesem kleinen Freundeskreise von 7 Personen, ihn selber eingerechnet, der Plan einer Wagenfahrt nach jener empfohlenen Örtlichkeit erwogen wurde. Es war Mai geworden, der Wonnemond einfältigen kleinen Liedern des Flachlandes zufolge. So gingen sie den Wald einwärts auf einem Wege mit feuchter Nadelstreu, voran Peter Peeperkorn, auf den Arm seiner Begleiterin gestützt, den schwarzen weichen Hut in der Stirn, mit seitwärts nickendem Tritt. Mitten hinter ihnen Hans Castorp ohne Hut, wie alle übrigen Herren, die Hände in den Taschen, mit schrägem Kopfe und leisem Pfeifen, um sich blickend. Dann Nafta und Settembrini, dann Ferge mit Wesal, zum Schluss der malaiische Kammerdiener allein, den Vesperkorb am Arm. Sie sprachen über den Wald. Der Wald war nicht wie andere. Er bot einen malerisch eigentümlichen, ja exotischen, doch unheimlichen Anblick. Er strotzte von einer Sorte moosiger Flechten, war damit behangen, beladen, ganz und gar darin eingewickelt. Dem Walde ging es nicht gut. Er krankte an dieser geilen Flechte. Sie drohte ihn zu ersticken, das war die allgemeine Meinung, während der kleine Zug auf dem Nadelwege vorwärts schritt, im Ohr das Geräusch des Zieles, dem man sich näherte, dies Rumpeln und Zischen, das allmählich zum Getöse wurde und Settembrinis Vorhersage wahrzumachen versprach. Eine Wegbiegung gab den Blick auf die überbrückte Wald- und Felsenschlucht frei, in der der Wasserfall niederging, und indem man seiner ansichtig wurde, kam auch die Gehörswirkung auf ihren Gipfel. Es war ein Höllenspektakel. Die Wassermassen stürzten senkrecht nur in einer einzigen Kaskade, deren Höhe aber wohl 7 oder 8 Meter betrug und deren Breite ebenfalls beträchtlich war, und schossen dann weiß über Felsen weiter. Sie stürzten mit unsinnigem Lärm, in welchem sich alle möglichen Geräuscharten und Lauthöhen zu mischen schienen. Donnern und Zischen, Gebrüll, Gejohle, Tusch, Krach, Geprassel, Gedröhn und Glockengeläut. Wahrhaftig wollten einem die Sinne davon vergehen. Die Besucher waren dicht herangetreten auf schlüpfrigem Felsengrunde und betrachteten, feucht angeatmet und angesprüht, in Wasserdunst eingehüllt, die Ohren überfüllt und dicht verpolstert vom Lärm, dazu Blicke tauschend und mit verschüchtertem Lächeln die Köpfe schüttelnd, das Schauspiel, diese Dauerkatastrophe aus Schaum und Geschmetter, deren irres und übermäßiges Brausen sie betäubte, ihnen Furcht erregte und Gehörstäuschungen verursachte. Man glaubte, hinter sich, über sich, von allen Seiten drohende und warnende Rufe zu hören, Posaunen und rohe Männerstimmen. Geschart hinter mein Herr Peeperkorn, Frau Chauchat unter den anderen 5 Herren, blickten sie mit ihm in den Schwall. Sie sahen nicht sein Gesicht, sahen ihn aber das weiße Flammenhaupt entblößen und die Brust in der Frische dehnen. Sie verständigten sich untereinander durch Blicke und Zeichen, denn wahrscheinlich wären Worte, selbst unmittelbar ins Ohr geschrien, vom Donner des Sturzes übertäubt worden. Ihre Lippen formten Worte des Erstaunens und der Bewunderung, die lautlos blieben. Die Zeichengebung betraf nun die Einnahme der Vesper-Erfrischungen. Sie ging von mehreren Seiten dahin, man solle sich zu diesem Behuf aus der Lärmzone ein wenig verziehen, um mit entlastetem Gehör und nicht taub und stumm die Freimahlzeit zu genießen. Aber man musste erkennen, dass Peperkorns Willensmeinung dagegen stand. Er schüttelte das Haupt, stieß wiederholt den Zeigefinger gegen den Grund und seine zerrissenen Lippen mit Anstrengung sich auseinanderziehend bildeten ein Hier. Was war da zu tun? In solchen Regiefragen war er Herr und Befehlshaber. Die Wucht seiner Persönlichkeit hätte den Ausschlag gegeben, selbst wenn er nicht wie immer Veranstalter und Meister des Unternehmens gewesen wäre. Man drängte sich zur Verteilung, dann saß man auf Geröllsteinen, auf dem Geländer des Steges, die Tasse mit heißem Kaffee in Händen, den Teller mit Kuchen auf den Knien und vesperte schweigend im Getöse. Peperkorn mit hochgeschlagenem Mantelkragen, den Hut neben sich am Boden, trank Portwein aus einem silbernen Becher mit Monogramm, den er mehrmals leerte. Und plötzlich begann er zu sprechen, der wunderliche Mann. Es war unmöglich, dass er seine eigene Stimme hörte, geschweige, dass die anderen eine Silbe hätten verstehen können von dem, was er verlauten ließ, ohne dass es verlautete. Er aber erhob den Zeigefinger, streckte den Becher in der rechten, den linken Arm aus, die flache Hand schräg erhoben, und man sah, wie sein Königsantlitz sich redend bewegte. Sein Mund Worte formte, die tonlos blieben, als würden sie in luftleerem Raum gesprochen. Niemand dachte anders, als dass er sein nutzloses Tun, das man mit betretenem Lächeln betrachtete, sogleich wieder einstellen werde. Er aber fuhr fort, sich unter bannenden, Aufmerksamkeit erzwingenden Kulturgebärden seiner Linken in das alles verschlingende Getöse hinein zu äußern, indem er die kleinen, müden und blassen, gewaltsam aufgerissenen Augen unter gespannten Stirnfalten abwechselnd auf einen und den anderen seiner Zuschauer richtete, so dass der eben Angeredete gezwungen war, mit hochgezogenen Brauen ihm zuzunicken und offenen Mundes die hohle Hand an die Ohrmuschel zu legen, als ob das die Heillosigkeit der Sache irgend hätte bessern können. Jetzt stand er sogar auf, den Becher in der Hand, in seinem zerdrückten, fast fußlangen Reisemantel, dessen Kragen aufgestellt war, barhäuptig, die Ruhe, idolhaft gefaltete Stirn vor weißem Haar umflammt, stand er am Felsen und regte das Antlitz, vor das er dozierend den lanzenüberragten Ring seiner Finger hielt, die Undeutlichkeit seines tauben Toastes mit dem bannenden Zeichen der Genauigkeit versehend. Man erkannte an seinen Gebärden und las von seinen Lippen einzelne Wörter, die man von ihm zu hören gewohnt war. Perfekt und erledigt. Nichts weiter. Man sah sein Haupt sich schräge neigen, zerrissene Bitternis der Lippen, das Bild des Schmerzensmannes. Dann wieder sah man das üppige Grübchen erblühen, sybaritische Schalkheit, ein tanzendes Gewänderraffen, die heilige Unsittsamkeit des Heidenpriesters. Er hob den Becher, führte ihn im Halbkreis vor den Augen der Gäste hin und trank ihn in zwei, drei Schlucken so bis zum letzten aus, dass der Boden ganz nach oben stand. Dann reichte er ihn mit ausgestrecktem Arme dem Malaien, der das Gefäß Hand auf der Brust entgegennahm und gab das Zeichen zum Aufbruch. War in dieser Nacht Hans Castorps Schlaf durch irgendwelche innere Bereitschaft, von der seine Seele nichts wusste, leicht und flüchtig gehalten worden? so dass die leiseste Abweichung vom gewohnten nächtlichen Frieden des Berghofhauses, eine noch so gedämpfte Unruhe, die kaum merkliche Erschütterung durch ein fernes Laufen genügte, um ihn hell und wach zu machen und ihn sich in den Kissen aufsetzen zu lassen. Tatsächlich erwachte er längere Zeit, bevor es an seine Tür klopfte. Was kurz nach 2 Uhr geschah. Er antwortete sofort, unverschlafen, geistesgegenwärtig und energisch. Es war die hohe und ungefestigte Stimme einer im Hause beschäftigten Pflegeschwester, die ihn in Frau Chauchats Auftrag ersuchte, sich sogleich im 1. Stockwerk einzufinden. Mit verstärkter Energie erklärte er seinen Gehorsam, sprang auf, fuhr in die Kleider, strich mit den Fingern das Haar aus der Stirn und ging nicht schnell und nicht langsam hinab, in Ungewissheit mehr über das Wie als über das Was der Stunde. Er fand die Tür zum Peperkornschen Salon offen stehen und ebenso diejenige zum Schlafzimmer des Holländers, wo alle Lichter brannten. Die beiden Ärzte, die Oberin von Mielendonk, Madame Chauchat und der javanische Kammerdiener waren dort anwesend. Der Eintretende überblickte bleich die Szene. Frau Chauchat wandte ihm den Rücken zu. Sie saß auf einem niederen Fauteuil am Fußende des Bettes, den Ellbogen auf die Steppdecke gestützt, das Kinn in der Hand, die Finger in die Unterlippe vergraben, und blickte in das Gesicht ihres Reisebegleiters. »Guten Abend, mein Junge«, sagte Behrens, der mit Dr. Krokowski und der Oberin in leisem Gespräch gestanden hatte, und nickte wehmütig, das weiße Schnurrbärtchen geschürzt. »Nichts zu machen«, setzte er flüsternd hinzu. »Ganze Arbeit. Treten Sie nur ran. Werfen Sie ein Kennerauge auf ihn. Sie werden zugeben, dass der ärztlichen Kunst da gründlich vorgebaut worden ist.« Hans Castorp näherte sich auf Zehenspitzen dem Bett. Peperkorn lag unter der rotseidenen Decke in seinem Trikothemd, wie Hans Castorp ihn so oft gesehen. Seine Hände waren schwärzlich blau angelaufen, Teile seines Gesichtes ebenfalls. Das schuf beträchtliche Entstellung, obgleich seine königlichen Züge sonst unverändert waren. Die idolhafte Faltenlineatur der hohen, weiß umloderten Stirn, in 4- oder 5-facher Reihe waagerecht gezogen und dann im rechten Winkel beiderseits die Schläfen hinablaufend, ausgeprägt durch die habituelle Anspannung eines ganzen Lebens, trat auch bei gesenkten Augenlidern im Ruhestande stark hervor. Die bitter zerrissenen Lippen waren leicht getrennt. Der Blaulauf deutete auf jähe Stockung, auf eine gewaltsam schlagflüssige Hemmung der Lebensfunktionen. Hans Castorp verharrte eine Weile in Andacht, die sich über den Sachbestand unterrichtet. Er zögerte, seine Haltung zu lösen, in Erwartung einer Anrede durch die Witwe. Da keine erfolgte, wünschte er vorläufig nicht zu stören und sah sich nach der Gruppe der übrigen Anwesenden in seinem Rücken um. Der Hofrat winkte mit dem Kopfe in der Richtung des Salons. Hans Castorp folgte ihm dorthin. »Suizidium?« fragte er gedämpft und fachlich. »Na«, antwortete Behrens mit wegwerfender Gebärde und fügte hinzu, »über und über, im Superlativ.« »Haben Sie sowas in Galanterieware schon mal gesehen?« fragte er, indem er aus der Kitteltasche ein unregelmäßig geformtes Etui zog und ihm einen kleinen Gegenstand entnahm, den er dem jungen Mann präsentierte. »Ich nicht, aber es ist sehenswert. Man lernt nicht aus. Kapriziös und erfinderisch. Ich habe es ihm aus der Hand genommen. Vorsicht, wenn Ihnen was auf die Hand tropft, kriegen Sie Brandblasen.« Hans Castorp drehte das rätselhafte Ding zwischen den Fingern. Es war aus Stahl, Elfenbein, Gold und Kautschuk sehr wunderlich anzusehen. Es zeigte 2 gebogene, stahlblanke Gabelzinken mit äußerst scharfen Spitzen, einen leicht gewundenen elfenbeinernen und mit Gold eingelegten Mittelteil, in dem die Zinken bis zu einem gewissen Grade und auf eine gewisse elastische Weise, nämlich nach innen, beweglich waren, und endete in einer ballonartigen Erweiterung aus halb starrem schwarzem Gummi. Die Größe betrug nur ein paar Zoll. »Was ist das?« fragte Hans Castorp. »Das«, antwortete Behrens, »ist eine organisierte Injektionsspritze oder andersherum aufgefasst eine mechanische Kopie des Beißzeugs der Brillenschlange. Sie verstehen?« »Sie scheinen nicht zu verstehen«, sagte er, da Hans Castorp fortfuhr, benommen auf das bizarre Instrument niederzublicken. Das sind die Zähne. Beim Zubiss federn die Zähne etwas einwärts, das ist deutlich, und üben auf das Reservoir einen Druck, der den Inhalt in die Kanäle presst, sodass in dem Augenblick, wo die Spitzen ins Fleisch fassen, die Dosis auch schon in die Blutbahn schießt. Die Ladung kann nicht sehr groß gewesen sein. Was sie an Quantität vermissen ließ, muss sie ersetzt haben durch Dynamik, ergänzte Hans Castorp. Na also. Was es ist, das werden wir schon noch eruieren. Man darf dem Ergebnis mit einiger Neugier entgegensehen. Es gibt da zweifellos was zu lernen. Wetten wir, dass der wachhabende Exot da hinten uns ganz genau Bescheid sagen könnte? Ich nehme an, dass eine Kombination von tierischem und pflanzlichem vorliegt. Vom Guten das Beste jedenfalls. Denn die Wirkung muss fulminant gewesen sein. Alles spricht dafür, dass es ihm sofort den Atem verschlagen hat. Lähmung des Respirationszentrums, wissen Sie? Rapider Erstickungstod. Wahrscheinlich ohne Zwang und Qualen. Gott gebe es, sagte Hans Castorp fromm, händigte dem Hofrat das unheimliche kleine Werkzeug seufzend wieder ein und kehrte ins Schlafzimmer zurück. Nur der Malaie und Madame Chauchat waren jetzt dort noch anwesend. Diesmal hob Clavdia den Kopf nach dem jungen Mann, als er sich dem Bett wieder näherte. »Sie hatten ein Anrecht darauf, dass ich Sie rufen ließ«, sagte sie. »Es war sehr gütig von Ihnen«, sagte er, »und Sie haben recht. Wir waren Dudes-Freunde. Ich schäme mich in tiefster Seele, dass ich mich dessen schämte vor den Leuten und Umschweife gebrauchte. Sie waren bei ihm in seinen letzten Augenblicken?« »Der Diener benachrichtigte mich, als alles vorüber war«, antwortete sie. »Er war von solchem Format«, fing Hans Castorp wieder an, »dass er das Versagen des Gefühls vor dem Leben als kosmische Katastrophe und als Gottesschande empfand. Denn er betrachtete sich als Gottes Hochzeitsorgan, müssen Sie wissen. Das war eine königliche Narretei. Wenn man ergriffen ist, hat man den Mut zu Ausdrücken, die krass und pietätlos klingen, aber feierlicher sind als konzessionierte Andachtsworte.« »C'est une abdication«, sagte sie. »Er wusste von unserer Torheit?« »Es war mir nicht möglich, sie ihm abzustreiten«, klaffte er. »Er hatte sie erraten aus meiner Weigerung, sie in seiner Gegenwart auf die Stirn zu küssen.« »Seine Gegenwart ist eher symbolisch als real in diesem Augenblick. Aber wollen Sie mir erlauben, es jetzt zu tun?« Sie rückte kurz den Kopf gegen ihn, die Augen geschlossen, wie mit einem kleinen Wink. Er führte die Lippen an ihre Stirn. Die braunen Tieraugen des Malaien überwachten die Szene, seitwärts gerollt, so dass sie ihr Weißes zeigten.